Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 3, 2018, Episode 553, Assis, Licht. Facebook stellt M ein am 19. Januar. Und das hat mich doch überrascht diese Woche. Ja, heute komme ich irgendwie ohne Umschweife zu der ersten Meldung. Das ist unglaublich, was ist mit mir los? Ja, okay, jetzt habe ich die Chance vertan. Ja, jetzt habe ich doch wieder hier unnötige Worte am Anfang verschwendet. Trotzdem Facebooks M Virtual Assistant, ja, der das Gegenstück zu Alexa und dem Google Home Assistant, wurde kurz dann eingestellt. Ja, also am 19. Januar ist Schluss damit. Zwar bleiben Teile von M noch erhalten, und zwar im Messenger. Ja, dort gibt dieses M-System also noch einige Empfehlungen innerhalb des Chats, ähnlich wie bei Google Allo. Ja. Es bleibt aber sehr grob, dieses ganze System, und man hat so Facebook mit diesem Experiment M Assistant also Erfahrungen gesammelt und setzt das nun in seinen Produkten um. So ist die offizielle Aussage. Die inoffizielle Aussage ist einfach, das Ding ist weg vom Fenster. Ganz einfach. Ich habe jetzt gesagt, mich hat es gewundert. Ja, mich hat es aus dem Grund gewundert, weil normalerweise Facebook nicht ganz so einfach aufgibt. Selbst bei solchen aussichtslosen Sachen wie eben mit dem M Assistant. Aussichtslos, warum? Facebook ist zwar im Web unangefochtener Nummer 1, leider, aber sie haben keine Plattform, auf der sie wirklich diese Assistance verbreiten können. Eigentlich nur über diese Facebook-App. Die ist ja wohl auf den meisten Handys installiert. Nur das Problem ist, dass der Assistant eben nicht integriert ist auf Systemebene bei den Telefonen. Und nur eine App am Laufen zu haben, das ist einfach nicht genug. Weil man dann eben viele Sachen nicht vernünftig machen kann. Wenn ich erst eine App starten muss, um an den Assistant ranzukommen, ist die Bär geschält. Da ist nichts mehr dran. Was soll ich denn da noch machen? Ne? Braucht man das nicht. Ganz einfach. Dann kann ich auch gleich die App starten, die ich nutzen will, oder die Informationen holen, die ich haben möchte und so weiter. Dann brauche ich den Assistant nicht mehr dazu. Während die anderen Anbieter alle ihre Hardware-Plattformen haben. Die Google Pixel-Geräte, beziehungsweise auch sind ja jetzt momentan alle Geräte ab Android 5.0, egal von welchem Hersteller, ab Android 5.0 haben die den Google Assistant an Bord. Und das ist schon eine riesige Menge. Zusätzlich gibt es eben die Hardware Google Home, Google Home Mini, ja, und noch jede Menge andere Geräte, die den Google Assistant eben jetzt schon integriert haben. Headphones, ganz normale Kopfhörer und so weiter. Ich werde darüber im Uncast nochmal genauer sprechen nachher. Und Amazon ebenso, die haben eine Fülle von Alexa-Produkten, ja, und wird Alexa in verschiedenen anderen Geräten integriert, vom Fernseher bis zur Küchenmaschine, ja, wo jetzt überall schon diese Alexa-Unterstützung vorhanden ist. Von daher ist es einfach utopisch zu glauben, man könnte einen Assistant irgendwie durchsetzen auf dem Markt. Ja. Trotz dieser riesigen Marktmacht im Web, die der Facebook hat. Ja, und das soll schon was heißen. Der einzige Mitspieler, der vielleicht noch eine Chance hat, ist Apple. Ja, Apple hat ja auch Siri auf seinen iPhones. Allerdings seit eben Alexa und Google Home auf den Markt gedrängt hat, wurden dann eben die Einschränkungen von Siri doch schon sehr, sehr deutlich, sodass da der Abstand ziemlich stark gewachsen ist. Außerdem gibt es auch hier das Problem, dass es keine Standalone-Plattform gibt. Noch nicht. Die soll aber kommen. ja, in Form von einem eigenen Home-Device, was eben Siri an Bord hat, statt Alexa oder Google Assistant. Und dann haben wir eine dritte Firma. Und wie gesagt, das ist die einzige Firma, der ich zutraue, hier noch nennenswerte Marktanteile von diesem Assistant-Geschäft zu ziehen. Die anderen, die können sich entscheiden, was sie in ihre Geräte reinmachen. Alexa, Google Home Assistant oder vielleicht, wenn es lizenziert wird, Apples Siri. That's the reality. Ja, because it's not so easy. Ganz genau. Weil es eben nicht so einfach ist, hier Fuß zu fassen mit solchen Sachen. Da braucht man jede Menge Power hinten dran. In verschiedenen Bereichen. Der Assistant muss einiges leisten können. Wo Facebook aber durchaus unangefochten ist, ist ja dieses Social Media System an sich. Man glaubt es nicht, aber vielleicht ja, macht sich da auch der Spruch wahr, totgesagte Leben länger. Ja? Wir haben ja schon immer gesagt, na, Facebook so ein Schrott, ja. Die Eintagsfliege geht bald wieder weg. Ja, von wegen. Es wird immer größer und größer. Für viele Leute ist Facebook das Internet und sonst nichts. Also, man kann es kaum glauben. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die ausschließlich auf Facebook gehen. Facebook ist fast das neue America Online. Ja, nur dass es eben World Online ist. Ja, unfassbar. Aber es gibt immer wieder Probleme im Wunderland. Ja. Zum Beispiel, wenn es an das Thema News geht. Da gab es ja in den letzten ein, zwei Jahren massive Umbrüche, Probleme und so weiter. Und Facebook hat auch das selbst mit verschuldet, weil sie immer mehr versucht haben, von einer Social Plattform zu einer Nachrichtenplattform zu werden. Ja? Und dann setzte so ein Automatismus ein und jetzt verlangen wirklich die Journalisten schon, dass sie Zugang bekommen zu Facebook, also das heißt, dass man da seine Artikel veröffentlichen kann. Entschuldigung, also ein Journalist, der auf Facebook setzt, sollte sich einen anderen Beruf suchen. Ganz einfach. Ja. Das ist höchstens eine Plattform, wo man seine Artikel verlinken kann. Ansonsten sollte man das tunlichst vermeiden, dort seine Sachen zu veröffentlichen. Wie gesagt, Facebook hat das Problem selbst erzeugt, weil sie haben die Menschen nicht mehr in den Vordergrund gestellt. Und das soll jetzt zurückkommen. Facebook arbeitet daran, die News von Agenturen etc. Wieder deutlich abzuwerten und die Nachrichten der Facebook-Freunde wieder absolut in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, man kriegt weniger Nachrichten empfohlen von irgendwoher. Stattdessen sieht man wieder mehr von seinen Freunden, die man dort eingetragen hat. Und ich finde das auch nur recht so. Ja? Weil das war ja etwas, was mich gestört hat, das erste Mal, wo ich das gelesen habe, ja, dass diese Interaktion zurückgeschraubt wird und mehr so allgemeine Themen, die ein Algorithmus empfiehlt, in den Feed eingetragen werden. Ja, das finde ich absolut nicht okay. Ich habe auch, als es bei Twitter passiert ist, habe ich da Cedar und Mordio geschrien, denn ich will bei Twitter nur die Beiträge sehen, die eben meine oder den Leuten, die Leute veröffentlichen, denen ich folge auf Twitter. Und nicht irgendwas anderes, was mir von irgendeinem Algorithmus empfohlen wird. Das ist nicht Twitter. Das will ich vielleicht bei Google News haben, aber nicht bei Twitter. Bei Twitter will ich nur von den Leuten was sehen und vielleicht von den Freunden der Leute was sehen, die ich eben eingetragen habe dort. Fertig. Man kann das einstellen, das wissen nur nicht viele. Natürlich habe ich das auch gemacht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bei Twitter immer möglich, egal welche Einstellung man hat, nach bestimmten Themen zu suchen. Und das sollte doch wohl ausreichend sein. Wenn ich also zum Beispiel nach einem Thema suche, dann kriege ich natürlich alle Tweets angezeigt, die öffentlich sind, nicht nur von meinen eingetragenen Follower. Ja, also das ist doch wohl logisch. Und so in diese Richtung möchte jetzt Facebook wieder gehen. Mehr von den Leuten, die man selbst eingetragen hat, weniger Nachrichten. Und klar, dass da jetzt natürlich einige Journalisten und vor allem große Medienhäuser jetzt da das gar nicht so toll finden, ja, weil sie jetzt ihren Qualitätsjournalismus ja nicht mehr unter die Leute bringen können über Facebook. Ich finde es absolut unmöglich. Wer da auch nur dran denkt zu jammern im journalistischen Bereich, der sollte wirklich mal überlegen, warum er denn auf Facebook setzt. Man kann doch wunderbare News-Plattformen machen, ja, die News-Plattformen sind, ausschließlich News-Plattformen. Die Leute werden hingehen, weil das einer der wichtigsten Gründe im Internet ist, sich zu informieren, News zu konsumieren. Anscheinend wissen das diese Medienhäuser nicht. Und dass Facebook so einen immensen Stellenwert hat und immer weiter dazugewinnt, hat damit zu tun, weil hier die Leute Informationen bekommen, ohne dass sie sonst irgendwo das Internet nutzen müssen. Ja? Und wenn diese Informationen auf einmal auf Facebook fehlen, stattdessen auf anderen Seiten oder Portalen sind, dann wird sich das wieder abspalten und die Leute nutzen wieder das Internet und nicht nur das Facebook-Net. Ja. So wird es passieren und ich bin aber auch immer noch skeptisch, ob Facebook das wirklich so durchdrückt. Denn das Gejammerer von den Medien setzt bereits massiv ein und normalerweise ist es immer so gewesen, dass Facebook nach dem großen Jammern dann wieder ein Stück weit zurückrudert und dann doch wieder dies und das macht, was sie eigentlich vorher gesagt haben, was sie nicht mehr machen wollen. Von daher gehe ich ganz einfach davon aus, dass das leider nicht der Fall sein wird, dass man leider wieder mehr ein Nachrichtenfeed hat als ein Social Media Feed, wo man von seinen Bekannten und muss ja nicht unbedingt persönliche Bekannte sein, es können auch einfach nur Leute sein, die man eben dort eingetragen hat, denen man eben followt. Ja, oder Seiten, die man abonniert hat, ja, dass dort eben mehr Nachrichten reinkommen von diesen Menschen und nicht etwa von irgendwelchen News-Agenturen. Hm. Nun gut, wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja, und wenn wir von Entwicklung sprechen, um zum ganz anderen Thema zu kommen, also Videospiele, ja, ich finde die Entwicklung von in der Videospielszene immer sehr, sehr interessant. Ich fand die über die letzten Jahre sehr, sehr gut. Momentan lässt sich da gerne ein Fragezeichen noch setzen, ob die Entwicklung so weitergehen wird, so positiv, oder ob die jetzt etwas zu eingeschränkt wird, ja, aber das werden wir dann mal weiter sehen, da will ich noch nicht hier die Pferdescheu machen, ja, bisher läuft es eigentlich noch ganz gut, wenn ich gucke, ja, solange DICE noch seine Battlefield-Reihe fortsetzt, ja, und ja, und aus Japan noch schöne Spiele kommen, die ja, eben auf Anime und Manga getrimmt sind, finde ich das alles okay. Ja, und dann kann von mir aus ja, die 2% was weiß ich für Spiele fordern, ist mir egal. Auf jeden Fall, aus Japan kamen auch andere Spiele zu anderen Zeiten, und so alte Games, die haben es doch mir, wie ihr bestimmt schon wisst, recht stark angetan. Ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe in letzter Zeit so viel Retro-Kram. Ja, warum mache ich da nicht mal so ein paar Videos und nutze die, um die hier auch vorzustellen? Ja, ich werde es hier nur bedingt natürlich im Audio-Netcast machen, weil über so ein Spiel zu sprechen, ja, auch wenn jetzt im Hintergrund, wenn ihr da wieder sowas seht, ja, Risiko, ja, mit diesen Game-Ausschnitten ist es immer so ein Risiko, aber im Hintergrund seht ihr schon was laufen, ja, YouTube, wisst ja, ne, Hauptanlaufstelle jetzt. Und dort finde ich das als sehr, sehr interessant. Und ich habe hier das Sailor Moon S-Puzzle-Game mir gekauft. Ja, das ist jetzt eingetroffen und habe natürlich gleich hier da was aufgenommen da. Das ist die japanische Version, also ein SNES, ein Original SNES Sailor Moon S Puzzle Game. Und wie gesagt, diese Cartridge sieht auch toll aus. Ich finde, wisst ihr, die Original-Cartridges ist einfach was anderes. Ja? Wenn ihr irgendwelche Emulatoren-Krams nutzt, ist das zwar auch toll und man kriegt auch ein bisschen Retro-Feeling, aber wenn ihr das echte Modul in der Hand habt, ja, dann ist es wirklich das Ultimative. Ja? Ich habe zwar keine Original- Super Nintendo Konsole im Moment nicht, ja, und auch kein NES, aber ich habe zum Glück ein Super Retro Trio 3 Konsole bekommen, Wahnsinn, ja, und dort kann ich NES, SNES und Sega Mega Drive Genesis Games drauf spielen, ja, und das werde ich tun. Und euch auch dann eben die Videos präsentieren, wie eben jetzt zum Beispiel mit dem Sailor Moon S Puzzle Game. Ja, klar, die Grafik, ne, dürft ihr nicht so viel erwarten. Auch die Aufnahmequalität ist halt über normalen Videoausgang. Mehr geht nicht. Ich werde es noch verbessern. Ich habe noch eine Möglichkeit, einen S-Videoausgang zu machen. Ob das viel besser wird, wird sich zeigen. Ich hoffe es mal. Aber da brauche ich erst noch ein bisschen Zwischenequipment. Interessant ist auf jeden Fall bei diesem Spiel hier, wie alt es ja eigentlich schon ist, und es ist so ein Matching-Game. Allerdings mit ein paar interessanten, ungewöhnlichen Sachen. Da gibt es zum Beispiel solche Pfeile, wenn man da draufklickt, habe ich eine Zeit lang gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Ja. So Pfeile, wenn man da draufklickt, werden die Reihen, wohin der Pfeil zeigt, oder Zeilen, eben dann komplett gelöscht von da ab. Ja, auch nicht schlecht. Also diese Specials. Außerdem gibt es da noch so, ich sag mal, Candies. Wenn man die anklickt, ja, ploppen die so auf und dann werden auch eben so eine Aura drumherum gelöscht an Figuren und so. Und man muss überlegen, dass das Spiel eben schon ziemlich alt ist. Ja? Richtig alt. Und von daher ist es eigentlich bemerkenswert. Damals war das, als dieses Sailor Moon Puzzle Game rauskommt, schon gerade das aktuelle System und noch nicht so abgedroschen wie heute. Ich meine, wir haben das heute auf den Handys auch massenhaft, diese Matching Games, ja. Aber originell ist es nicht mehr. Damals war das noch okay. Ja? Und dann natürlich die Sailor Moon Charaktere da drin. Irre. Originalstimmen, die Originalsprecher aus der japanischen Serie, ganz klar. Die Seiyus, und hier macht es dann natürlich mir als Sailor Moon Fan besonders viel Spaß, das Game zu spielen. Juhu. Ich werde demnächst noch andere Spiele reinbekommen und werde das dann natürlich auch so aufnehmen und euch dann hier zeigen. Ich werde die Videos auch nochmal einzeln, ich habe das Sailor Moon Video auch einzeln nochmal eingestellt, ein bisschen größeres Bild, und da könnt ihr das dann euch nochmal angucken. Verlinkt ist es hier in diesem YouTube-Artikel ebenfalls. Ja, gut, dann mache ich mal mit dem nächsten Thema weiter. Assistant, ein Assistant kann ja alles. Ne? Das Problem ist, der Ausdruck alles ist ziemlich verwirrend. Ja? Endlich kommt mal ein Katalog raus, bei dem man sieht, was der Google Assistant denn überhaupt kann. Er ist, das muss ich gleich sagen, nicht 100% komplett. Also es fehlen einige Sachen, wo ich sofort gesehen habe, wo man machen kann und hier nicht drin steht. Aber ihr kriegt zumindest mal einen Überblick über Sachen, die ihr machen könnt, plus noch mehr, was geht. Ja. Die Leute brauchen das offenbar. Und auch ich habe hier noch einiges gefunden, was ich nicht gewusst habe, dass es geht. Momentan sind nämlich ähnlich wie bei Alexa so Third-Party-Funktionen integriert worden, und die aktiviert man mit dem Schlüsselwort Talk To. Und somit können dann verschiedene Anbieter einfach Erweiterungen anbieten, und man kann dann eben diese aufrufen mit Talk To. Muss mal gucken, ob ich das gleich wieder finde. Denn ich habe hier zum Beispiel ein Harry Potter Quiz. Genau. Ich habe hier so ein Harry Potter Quiz gefunden. Ne? Und da kann man auch den Assistant fragen, Talk to Harry Potter Quiz. Und dann hört ihr auf einmal, dass das eine andere Stimme wird. Ja, das ist dann nämlich eben das System von diesem anderen Anbieter, von diesem Third Party. Oh, und das ist eben ein Quiz. Ja, das in dem Fall ist jetzt in Englisch. Und ja, das ist jetzt gut. Ein Quiz ist jetzt nicht besonders spannend. Ja, trotzdem finde ich das interessant, weil es zeigt, dass eben andere Anbieter da was machen können. Ja. Bin auch gespannt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber man kann auch zum Beispiel auch sagen, Talk to Professor Dumbledore. Mal sehen, was da passiert. Ja. Ist auch eine Trivia-App, glaube ich. Ne. Naja, okay. Ich finde es jedenfalls super toll. Auch andere Sachen sind dann eben möglich mit diesem Talk to. Eigentlich ist fast keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Weil die Anbieter da einfach alles Mögliche integrieren können, ohne dass jetzt das direkt über Google funktionieren muss. Ja. Lustig, ne? Ask Roomba to go home. Ne? Also es ist auch Talk to Roomba, ne? Und dann Ask Roomba to clean. Ne? Und so weiter. Ist interessant. Also Roomba, das ist dieser Roboter-Staubsauger, ja, und den kann man dann auch steuern über diese, also von iRobot, und man kann den dann steuern über Google Home mit dieser Talk-To-Schnittstelle. Ihr seht, das ist richtig, richtig interessant. Ja. Die Zukunft beginnt, wenn ihr sagt, tell Roomba to start cleaning. Ja, das ist genau das, was wir doch schon immer wollten, ne? Los, los, sauber machen jetzt hier, ne? Zack. Gut, gut. Meltdown und Spectre Patch. Ja. War ja die Woche in den Medien ohne Ende. Ne? Es ist so eine Sache. Ich habe ja gesagt, keine Panik, ne, mit diesem Patch. Und es ist immer noch so. Dieser Patch wurde bisher noch nicht ausgenutzt. Der wurde entdeckt von Google, gepatcht von Google und eben publik gemacht von Google. Und jetzt reagieren alle drauf. Klar, es ist ein wirklich schwerwiegendes Problem, aber es ist kein Grund zur Panik. Was nämlich so eine Panik auslösen kann, das sieht man jetzt wieder mit diesen Patches, die vorschnell rauskommen. die Computer-Performance wird massiv verringert. Und wenn ich massiv sage, meine ich massiv. Es wird zwar hier probiert, das Ganze herunterzuspielen, aber ihr habt dann wirklich einen kastrierten PC. Die Ladezeiten werden deutlich erhöht. Bei Windows 7 und Windows 8 werdet ihr deutliche Leistungseinbußen merken. Richtige Leistungseinbußen. Bei Windows 10 hält sich das in Grenzen. Ja. Da wäre ich auch noch gern genauer informiert worden, warum denn das bei Windows 10 nicht so deutlich ausfällt und bei Windows 7 und Windows 8 ganz klar spüren ist. Gamer dürften sich darüber auch nicht unbedingt freuen. Zwar soll angeblich, so die Beschwichtigung, die Frameraten stabil bleiben bei den Spielen, aber die Ladezeiten werden sich erhöhen. Interessant hier auch, dass sich da manche Seiten sogar in den Meldungen widersprechen, ja, weil man will ja nicht die Gamer jetzt den Gamer mal klar sagen, dass ihr dann ein langsameres System habt, wenn ihr diese Spectre und Meltdown Patches einführt, ja, damit auch, ne, ich meine, was soll man denn noch groß machen? Hm? Man kann ja nicht sagen, okay, dann schmeiße ich meinen Intel-Prozessor raus. Ja. Und Tatsache ist aber, dass wenn ihr zum Beispiel eine Festplatte habt, eine normale mechanische Festplatte, merkt man natürlich den Unterschied dort, ja, deutlich, beim Laden. Aber prozentual gesehen ist es sogar noch stärker dieser Effekt, wenn ihr eine schnelle SSD-Festplatte habt. Zwar sind dort die Ladezeiten entsprechend wesentlich geringer als bei den alten Festplatten, aber wie gesagt, prozentual gesehen verliert ihr deutlich mehr Leistung bei der SSD als bei der alten normalen mechanischen Festplatte. Und das wird gern unter den Teppich gekehrt. Also ihr habt dann wesentlich schlechtere Ladezeiten über Zugriffszeiten über die SSD-Systeme. Das ist eigentlich ziemlich schade, wodurch gerade bei den Gamern jedes Quäntchen an Leistung aus dem PC rausgekitzelt wird, ja, und das dann durch so ein Patch zunichte gemacht wird. Das zeigt ganz klar, dass die Patches hingepusht wurden, weil eben hier diese große Panik ausgebrochen ist. Ja. Man geht zwar davon aus, dass weitere Patches dieses Performance-Problem zumindest wieder ein bisschen bessern werden, ja, aber im Moment ist es jedenfalls recht deutlich. Und man hat auch gesehen, ich habe auch einen Artikel gelesen über jemand, der Apple-Systeme getestet hat. Und dort ist der Performance-Einbruch dermaßen dramatisch, dass man nur noch einen Bruchteil der Geschwindigkeit hat beim Zugriff auf Datenträgern als vorher. Nur noch ein Bruchteil. Das ist wirklich massiv. Und hier ist nicht Apple schuld, ja, sondern hier ist diese Panik schuld, die dazu bringt, dass unbedingt Patches rausgehauen werden müssen. Ja, egal, was das für Konsequenzen hat. Und ohne Einschätzung der Schwere der momentanen Sicherheitslage. Ja. Also, das ist wie irgendwie, ihr seid nicht sicher, dass jemand einen Schlüssel nachgemacht hat. Also stellt ihr das ganze Gebiet unter Militärherrschaft, damit niemand mehr in das Gebiet eindringen kann. So ungefähr ist im Moment die Reaktion wegen Meltdown und Spectre. Ja. Statt dass man dann einfach das Schloss mal auswechselt. Ne? Naja, egal. Okay. Gut. Jetzt bin ich hier ein bisschen verwirrt. Das nächste Thema hätte ich eigentlich noch umziehen sollen. Ja? WhatsApp. Ja, möglicherweise doch nur Fake End-to-End Encryption. Das wird jedenfalls behauptet in der Wired. die, warum hätte ich das soll hochziehen? Ja klar, weil das zu Facebook gehört, ne? WhatsApp, Facebook, ne? Klar. Ja, das Problem ist, auf der einen Seite macht man sich hier mit Spectre und diesem Meltdown halt einen riesen Kopf. Aber auf der anderen Seite vertraut man dann eben solche Firmen, die ich auch, wie ich auch immer wieder kritisiert habe, ja, solche Messenger wie WhatsApp, die einem einfach sagen, ja, der ist sicher, der ist sicher, der ist sicher. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Sicherheitslücken noch bekannt werden müssen von WhatsApp. Es spielt auch keine Rolle mehr. Der wird trotzdem genutzt. Und von daher, also ich sag mal, Leute, die WhatsApp benutzen, sollten sich über Meltdown und Spectre einfach keine Gedanken machen. Ja, weil dann müssten sie erstmal schon woanders da ansetzen. Also da wird erstmal über solche Systeme probiert. Was ist passiert? WhatsApp hat zum Beispiel in Gruppenchats, und das ist eine der wichtigsten Funktionen bei WhatsApp, Hintertüren, wenn der Server kompromittiert ist, wird es wohl so sein, dass eben die gesamte Kommunikation da offen ist. Es ist eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in dem Sinne bei Gruppenchats, ja, wie das bei Einzelchats sind, kann ich jetzt hier nicht sagen aus diesem Artikel. Wo ich aber auch hier warne, das ist jetzt keine Superpanik zu machen. Meine Empfehlung ist einfach, WhatsApp aus grundsätzlichen Überlegungen nicht zu benutzen. Ja. Dieses eine Sicherheitsproblem, das macht den Kohl nicht fett. Ja, also das heißt, da muss man jetzt nicht so besorgt sein, höchstens, dass man überhaupt WhatsApp nutzt. Übrigens kann das auch in Zukunft noch interessant werden. Ich habe es schon mal gesagt, wer WhatsApp auf seinem Telefon hat, macht sich möglicherweise sogar strafbar, denn damit leistet er Hilfe, dass Daten, Informationen ohne Erlaubnis von anderen Leuten an WhatsApp übermittelt werden. Das war schon mal ein Problem. Da gab es auch schon mal Urteile deswegen in anderen Ländern. Und jetzt eben ganz aktuell ist ja WhatsApp und Facebook stark unter Beschuss wegen dem Austausch von Daten zwischen WhatsApp und Facebook. Und damit wird dieses Problem auch wieder neu befeuert werden. Denn ihr müsst bedenken, alle Leute, die ihr in eurem Telefonbuch habt, deren Daten werden an WhatsApp übertragen und ohne Einverständnis eben von diesen Personen. Und da wird sich dann eben mal zeigen, inwiefern das in Zukunft noch ein Problem werden kann, rechtlich gesehen. Ich würde es nicht riskieren, wenn ihr Bekannte habt, wo ihr wisst, die lehnen WhatsApp aus grundsätzlichen Überlegungen ab, wäre ich vielleicht vorsichtig, WhatsApp zu installieren, solange diese Person im Kontaktbuch habt. Entweder dann diese Person löschen oder so ein Kram wie Facebook, WhatsApp erst gar nicht drauf machen. Habe ich im Facebook gesagt, WhatsApp natürlich. Genau. Also würde ich auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Teilweise finde ich das auch okay, dass es so gemacht ist. Trotzdem bin ich auch nicht unbedingt Freund dieser Überlegung, dass man dann nicht mehr installieren kann, was man will. Ja, ein bisschen kompliziert, aber naja, bei WhatsApp, da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr skeptisch, sagen wir mal so. Also ich würde mich eventuell auch zur Wehr setzen, wenn das tatsächlich der Fall ist, ja, wenn sich das in der nächsten Zeit rauskristallisiert, würde ich mich eventuell auch zur Wehr setzen und dann eben auch verlangen, dass die Daten eben auch gelöscht werden von mir. Ansonsten hat ja dann WhatsApp die Daten. Übrigens, ist auch so, wenn sowas wirklich aktuell wird und rechtlich verankert wird, dann muss natürlich WhatsApp auch nachträglich die Daten noch löschen. Ja, das ist ganz klar. Vielleicht wäre es auch von Vorteil, wenn man eine Liste hätte oder so, aber ich befürchte, das würde WhatsApp und Facebook dann erst recht nehmen, um die Daten von anderen Personen dann einzuflechten. Ja, schon allein, also diese, ihr kennt das ja, diese Negativdaten werden auch genutzt. Also wenn ihr euch eintragt zum Beispiel oder ein Newsletter abbestellt, ist es oft so, dass die E-Mail-Adresse dann eben als aktiv und korrekt markiert wird. Wunderbar, ne? Habt ihr also den den abgewandelten Streisand-Effekt gemacht. Also weiß nicht, ob das dann auch so gute Idee ist. So, viel geredet um WhatsApp. Dabei kann man es in einem Satz sagen. WhatsApp uninstall. Ganz einfach. Licht zu dunkel, um jetzt zum Schluss zu kommen, zum lustigen Video der Woche. Also ich fand es schon lustig. Wenn euch das Licht schon immer zu dunkel war, egal jetzt, daheim, ja, die Lampe oder Taschenlampe unterwegs oder so, ja, dann wie fändet ihr 72.000 Lumen? Ja, das hat einer gebastelt, eine 72.000 Lumen, ein Scheinwerfer eigentlich. Also dagegen sieht ein normaler Autoscheinwerfer, ein Halogenscheinwerfer, der aufgeblendet ist, aus wie eine Funzel. Wenn der anmacht, dann wird alles hell. Alles wird hell, ja. Ich glaube, das Licht kann man auch auf dem Mars sehen. Ja? Es ist einfach wirklich zu krass. Benötigt allerdings auch eine Wasserkühlung, diese LEDs. Könnt ihr aber nachbauen. Ist eigentlich relativ gut erklärt in dem Video. Guckt es euch mal an. Ich habe ja gelacht, wirklich. Aber warum nicht? Ne? Wird mobil betrieben mit Akku-Packs? Ich weiß zwar nicht, wie lang da dann der der Strom ausreicht, ne? Aber trotzdem, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich könnte mir mal gut vorstellen, beim Geocachen sowas zu nutzen. Ja, da ist endlich der Wald da mal richtig hell. Ne? Damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community The Netcast. Dort findet ihr jetzt auch alle Links und Informationen zu dem Artikel direkt auf YouTube. Ja. Und die anderen Ansagen kann ich mir jetzt sparen. Ist ja jetzt auf YouTube. Juhu. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.